Lucky und Fred. Fred, der Lucky trinkt einen Tee und ist natürlich genau wie ich Truckfahrer. Hier ist Lucky und Fred. Hallo. Eine Sendung mit zwei dicken Zigarren. Das sind wir, also die dicken Zigarren. Ja, hören ja Kinder zu. Und wenn man keinen LKW hat, was braucht man dann, Lucky? Hinten auf seinem Fahrrad einen Gebäckträger. Und ich dachte, ich mache dem Lucky eine Freude, indem ich Herbstgebäck kaufe, Zimtsterne, würzig, zartes Weihnachts... Wieso steht da Weihnachtsgebäck? Das muss ich zurückgeben. Und was macht der Lucky? Bringt Butterspekulatius mit. Buddha bei die Fische, wie wir 10 Buddhaisten sagen. Und damit herzlich willkommen zum Podcast Nummer 7. Und wie geht's? Gut. Und selbst? Machst du nächstes Jahr noch ein Kind oder? Nö, erstmal nicht. Nicht. Du hast ja genug die Hände voller Windeln. Ja. Ist nicht vom Windeln verweht. Und jetzt wollen wir uns kritisch zum Zeitgeschehen äußern. Nach diesem launigen Auftakt. Ja. Wir sind ja hier schon ad hoc in medias res gegangen mit diesem Gebäck. Denn eine Umfrage hat ergeben, dass ein Drittel der Deutschen dafür wären, Gesetze einzuführen, die den Verkauf von Lebkuchen und anderem sogenannten Weihnachtsgebäck in den Monaten September und Oktober verbieten. Regulieren. Ja. Sollen, ja. Das ist bisher, glaube ich, die Stelle, wo uns die FDP am schmerzlichsten fehlt. Ja, allerdings. Die jetzt gegen die Regulierungswut. Ich glaube, die FDP hat sich ja zu einer Terrororganisation verwandelt. Er ist in den Untergrund gegangen. Ein ehemaliger FDP-Politiker hat in einem norddeutschen Finanzamt seinen Sachbearbeiter erschossen. Da denkt man jetzt noch menschliche Tragödie, aber hahaha, so hat es mit der RAF auch mal angefangen. Und ich glaube, der Bund der Steuerzahler ist im Prinzip der bewaffnete Arm der FDP. Ja. So wie Eri Batasuna und Mario Barth mit seiner Sendung Mario Barth deckt auf, ist ja quasi das Sprachrohr dieses bewaffneten Steuerzahlerbund. Absolut. Der Steuerzahlerbund hat in seiner Jahrespressemitteilung, wo er also auch wieder kritisiert hat, wie das mit den Brücken in Leverkusen und dem Fußballmuseum in Dortmund ist, gesagt, auch durch die langjährige erfolgreiche Arbeit des Steuerzahlerbundes, Klammer auf, Terrororganisation der FDP, Klammer zu, sei in diesem Jahr seien besonders viele Zusendungen eingegangen. Das heißt, dass im kompletten Steuerzahlerbund gespart wird, unter anderem auch mit dem Konsum von RTL. Sonst wüssten sie, warum sie auf einmal Thema sind. Die haben mich so gesehen, fertig gemacht. Der Lucky, der sonst kein Kind von Traurigkeit ist, möchte dem nichts mehr hinzufügen. Also, nein, wenn einer auf dem Boden liegt und seine Brieftasche festhält, dann tritt man nicht mehr drauf. Ich schon. Ich finde ja, dass dieses Weihnachtsgebäck, nennen wir es einfach Weihnachtsgebäck, auch wenn es steht ja drauf. Es steht drauf, ja. Eigentlich, also ich könnte ganzjährig Lebkuchen essen. Es gibt Menschen, die sehen das anders. Ja. Ich könnte auch sehen, wie du das ganze Jahr Lebkuchen isst. Du kannst es vertragen, Junge. Ich finde, dass es Weihnachtsgebäck gibt in unseren Geschäften und dass dieses auch schon am 1. September immer dort steht, was auch jedes Jahr wieder mit großen Feiern auf Facebook, Twitter und irgendwelchen Glossen in Lokalzeitungen, auch kostenlosen Anzeigenblättchen, hervorgetan wird. Also es wird jetzt wieder verkauft, ja, und es wird jedes Jahr so früh verkauft. Und Leute, regt euch ab, es ist so. Für mich ist das der Beweis, dass diese Behauptung, der Islam würde Deutschland still und heimlich übernehmen, völliger Quatsch ist, denn ich sehe hier kein Zuckergebäck, Zuckerfest, Opferfest, sonst was Gebäck in den Supermärkten stehen. Also der islamische Feiertagsterror funktioniert ja so, dass die rollierende Feiertagstage haben. Du weißt ja nie, wann es jetzt dann ist, wann der Ramadan ist. Und in Dortmund ist die Integration unserer muslimischen Mitbürger so gelungen, dass die jedes Jahr einen anderen Festplatz kriegen. Weil immer da, das war ursprünglich am Friedenbaumpark, ein Kirmesplatz, und dann hieß es, nee, jetzt das ist aber nicht gut, so, wenn es mit der christlichen Kirmes durcheinander kommt, dann haben sie beim Eintrachtplatz, wo aber dringend der Zirkus in Wirklichkeit hin muss und so viel Schmutz gemacht wurde vom Islamisten, dann kamen sie auf ein Vorfeld der Westfalenhalle und ich sehe den Tag, wo der Dortmunder Ramadan in Hildesheim stattfindet. Und sie dann sagen, das stört jetzt nicht so. Da hat's der Christ leichter. Ja. Du erinnerst dich an die Aufregung, die diese Scharia-Police-Westen hier... Die Idee von Jan Böhmermann fand ich super. Mhm. Ja, wo es darum ging, hier Scharia-Law, also islamisches Recht irgendwie durchzusetzen und sowas. Ich habe letzte Woche versucht, mein Auto zu waschen, war blöderweise Sonntag und man sagte mir in der Waschstraße oder an der Tankstelle, ja, sie könnten heute tanken, aber Auto waschen geht nicht. Ja. Selbst Cozy Wash in der Pekingstraße in Dortmund sagt Sonntag unchristlich gar nicht. Also... Ich bin ja dafür, den Sonntag als Tag für die Familie, für die Arbeitnehmer Unbedingt. Zu gestalten. Das würde in letzter Konsequenz auch heißen, dass wir die Wasserwerke, die Stromwerke, den Nahverkehr und alles nicht besetzt hätten. Mhm. Fernsehen und sowas würde es nicht geben. Das ist dann vielleicht ein bisschen sehr konservativ, ein bisschen sehr... Du bist mehr so der Amish-Vertreter, das finde ich gut. Ja, aber also das hieß es in letzter Konsequenz. Mhm. Wenn jetzt aber der Tankstellenmann schon arbeitet am Sonntag und da steht, um mir Benzin zu verkaufen oder im Zweifelsfall Lebensmittel zu verkaufen, die mir der Supermarktmann nicht verkaufen darf... Ja. Wegen des Radaus. Lass es mich abkürzen. Das ist, weil die Anwohner gesagt haben, wenn Lucky sich wie sonst auch an jedem Tag seine Flasche Schnaps holt, dann ist der sozial unauffällig. Es trägt eigentlich eher zur Ruhe bei. Wenn er aber mit der Drahtbürste sein Auto abschrubbt, das wollen wir nicht hören am Sonntag. Das stört uns bei christlicher Andacht. Aus dem gleichen Grund, warum man auch Glascontainer nur montags bis freitags. Genau, richtig. So, das ist verstanden. Wir wollten über Politik reden, über Zeitgeschichte. Jetzt geht's hier um Feingebäck. Und Borkrewe sind auch führend. Lassen wir die eigentlich jetzt zu, die Packung, oder machen wir die auf? Also ich kann neben meiner 8 Euro Handelsgoldzigarre nicht auch noch Spekulatius rauchen. Aber du bist herzlich eingeladen. Das stört die Zuhörer dann immer. Ich habe auch noch einen Knurps. Air Berlin, Sie haben den Flug überstanden, Herzchen, hier. Dann vom Ökomarkt gab es kleiner Energieschub. Das ist so Nüsse. Oder sind Giotto kriegt man überall nachgeschmissen. Das muss richtig schlecht sein. Und das ist, glaube ich, von der Lufthansa. Corny Milch, Black and White. Also für Neger und Deutsche. Sind wir da nicht schon bei Xavier Naidoo? Und sieht er das nicht kritisch? Xavier Naidoo sieht ja alles kritisch. Ja. Also vor allem die Existenz der Bundesrepublik. Ja. Da glaubt er nicht dran, dass da irgendwie nach 45... Xavier Naidoo ist immer noch besetzt. Ja. Wenn du da anrufst, ist auch immer... Ja. Naja, der ist ja auch auf der Pop-Akademie, muss da den ganzen Tag poppen. Darf er jetzt nicht mehr. Weil die sagen, also immer nur rechter Kanal geht nicht. Ist Stereo, die Pop-Akademie. Ja, das waren die Themen. Innenpolitik. Sag mal, Helmut Kohl, das ist ja für dich, du bist ja nicht diese Schicksalsjugend, von der wir sprachen, 1998, als er abdunk. Da war das mein Kanzler, immer gewesen, ja. Was bist du für ein Jahrgang, Lucky? 83. Ja, also da gab es Menschen, die waren volljährig und noch nie von jemand anders als Kohl regiert worden. Schlimm. Ich bin halt damit aufgewachsen. Mein Helmut Kohl-Bild ist, glaube ich, überwiegend definiert tatsächlich von Hallo Deutschland. Mhm. Von Hurra Deutschland hieß es. Ne? Die Puppen kommen jetzt zurück, werden irgendwo... Eins Festival. Ich glaube, Eins Egal heißt der Sender. Eins weiß nicht. Habt ihr das eigentlich damals gemacht? Jein. Die heutige Geschäftsführerin der Pro Bono, Anja Garner, war bei der GUM. Und die hat Spitting Image übersetzt mit Gummipuppen. Und diese Puppen wiederum fanden nach einem jähen Frühling in der ARD, wo sie Hurra Deutschland hießen, dann tatsächlich politisches Asyl erst in Zack und dann im Privatfernsehen. Ah. Ja. Und Anja haben wir dann, das war unsere, ich sage nicht Lieblingspuppe, das war die Schlauste da. Kohl. Ich finde am tollsten an dieser Kohl-Geschichte, das mit den Zitaten, das wusste man. Jo. Ja. Dass er Gorbatschow mit Goebbels gleichgesetzt hat, dass er... tatsächlich absichtlich durchsickern ließ, Rita Süssmuth ist ein Auslaufmodell, also wie in den Kreisen, die vollständig durch die Füße von Herrn Kohl ausgefüllt werden, über Kollegen, Freunde, Parteifreunde geredet wird, da hat mich jetzt nichts überrascht. Mich begeistert, dass der WDR-Redakteur Heribert Schwan in seiner Arbeitszeit von meinen Rundfunkgebühren, während im WDR Tausende rumlaufen und von Sendebeginn bis Sendeschluss knechten müssen, dass da ein leitender Redakteur 600 Stunden auf dem Sofa von Herrn Kohl versinkt und sich das Lamento anhören kann und jetzt ein Buch rausbringt. Und ich denke nicht, dass der Gebührenzahler die Erlöse dieses Buches zurückkriegt. Hat er das denn in seiner Dienstzeit tatsächlich gemacht? Wissen wir das? Ich gehe da mal, ja, also er war zu der Zeit tatsächlich leitender Redakteur des WDR. Und dann hat er eigentlich nur Dienstzeit, ne? Dann hat er keine Freizeit mehr. Ich weiß nicht, ich kenne seinen Vertrag nicht. Ich hätte die Idee, dass er dann irgendwas macht, was sich im WDR-Programm wiederfindet. Aber es gibt dann natürlich auch Anträge auf Nebenerwerb, blablabla. Und ich hätte es schöner gefunden, wenn er in diesen 600 Stunden ein Buch darüber recherchiert hätte, wie viel Politiker nebenher verdienen. Stattdessen hat er eine Talkshow mit Joachim Gauck produziert. Wurde auch nach 10 Folgen abgesetzt. Joachim Gauck hatte auch mal eine Talkshow? Ja, in der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands das Erste. Im Wechsel mit Gabi Bauer, stimmt. Falsch, Michel Friedmann. Stimmt. Und dann wurde das alles, genau, dann hat sie sich noch mit Gabi Bauers kurzer Blüte als Talkmasterin überschnitten und dann war aber auch mal gut. Ja, dann hat, glaube ich, Michel Friedmann eine Gesetzesinitiative gestartet, wonach Freier von Zwangsprostituierten bestraft werden sollen, was ja jetzt im Moment endlich zur Umsetzung kommt. Es war ein langer Kampf für Michel, aber dann löste sich dieser Sendeplatz in Wohlgefallen auf, im Gegensatz zu Herrn Gauck. Und seitdem wird auch in der ARD nicht mehr getalkt. Nee, gar nicht mehr. Ich staune, dass du dich daran erinnerst, bei deinem Geburtsjahrgang 83. Da war das eigentlich vorbei. Jedenfalls. Helmut Kohl. Helmut Kohl. Er hat gerade so... Aus dem Dick innen hohl. Sowas sang man damals, ja? Nein. Ich gebe mir mal die Nase putzen, das schimpft der Lucky. Dann schlief ich wieder alles voll. Nimm mal jetzt die Kieze auf. So, der Lucky hat jetzt hier in idealtypischer Konkurrenz doch zum Butterspekulatius gegriffen. Ich hoffe, ihr könnt das hören, weil er einen Mörderradau macht. Gebäck. Also Kohl, ich weiß nicht, willst du das jetzt noch wissen, wen der 600 Stunden lang gehasst hat? Oder soll ich die Frage beantworten, weil du den Mund voll hast? Ich finde es schön, dass nach Brigitte Seebacher-Brandt, die es geschafft hat, die Axt zwischen Willi und seine Partei zu hauen, jetzt die CDU auch sowas hat. Exakt, das habe ich auch gedacht. Maike Kohl-Richter. Und ich glaube, es gibt ein immerwährendes und obwaltendes Yoko-Ono-Prinzip. Dass ja. Wenn etwas wirklich gut funktioniert, muss eine Frau schuld sein, wenn die Male-Couples auseinanderfliegen. Wer war die Frau in der FDP? Alle? Daniel Bahr doch wohl. Wohl eindeutig Daniel Bahr. Das hat doch Trost gegeben, dass die jetzt alle irgendwie noch einen Job finden. Die FDP-Leute. Ja. Der Niebel ist bei Rheinmetall. Ja, also eigentlich... Leistet da Entwicklungshilfe. Also der ist seinem Job treu geblieben. Alle sind sie da, wo sie immer schon hin wollten. Muss hingehören. Und bei Bar begeistert mich, dass die Versicherungswirtschaft sagt, ja, der kann dann später mal in den Vorstand aufrücken. Das heißt, wir freuen uns, dass der nicht an seinem Schreibtisch so ein McDonald's-Trainee-Mützchen tragen muss. Und nehmen zur Kenntnis, was Vorstände in deutschen DAX-Unternehmen über Minister denken. Nämlich, wenn er sich sehr viel Mühe gibt, dann darf der bei uns am Tisch. Wobei, also bei Daniel Bahr, es ist natürlich merkwürdig, dass der jetzt in einen Bereich geht, wo er vorher quasi zugearbeitet hat als Minister. Gesundheitswesen. Andererseits ist das, was der Mann gelernt hat. Und soll der jetzt mit Mitte 30 sich zur Ruhe setzen? Ja. Das ist, also so eine Abklingzeit wäre halt ganz praktisch. Das ist diese Karenzgesetz-Debatte. Ja, die immer wieder andererseits gefordert wird. Ja, muss man auch sagen, neben der Karenzdebatte steht das ewige Lamento, dass es nicht genug Austausch zwischen Gesellschaft und Politik gäbe. Also, dass Politik ein Beruf geworden sei und weder Oberstudienrat noch von mir aus halt Versicherungsvertreter. Man sagt ja bei Versicherung auch, zahlen Sie bar. Der musste raus, macht absolut gar keinen Sinn. Von der Wiege bis zur Bahre hatte ich Formulare, noch Formulare. Ja. Sie müssen nicht lachen, ich mache das für Sie. Aber ich wurde quasi meine komplette Kindheit und weite Jugend von so Leuten regiert, die jetzt alle auseinandergeflogen sind. Also die FDP, Helmut Kohl. Fühle mich so ein bisschen einsam und verlassen auch. Ja, dann tritt meiner Bewegung der Heimatvertriebenen der alten Bundesrepublik bei. Also dieses neue Land wird ja im Minutentakt unsympathischer. Mit Aggressionen gegen Russland, mit Besserwisserei weltweit. Wir bringen die Menschenrechte jetzt bewaffnet vorbei, überall da, wo die Leute sie nicht haben wollen. Und ich wäre ja 89 nicht Kram gewesen, wenn man eine Wiedervereinigung mit den Niederlanden gehabt hätte. Oder sich ein Land gesucht hätte, das sagt, okay, unsere Bevölkerung ist mit dem Grundgesetz einverstanden. Wir wollen nicht diesem Grundgesetz beitreten, um dann alles zu schreddern, was da drin steht. Asylrecht, Verteidigungsarmee, Unverletzlichkeit der Wohnung, all das, was in den letzten 30 Jahren hinten runtergefallen ist. Ich hätte auch die Idee, erstmal zwei deutsche Staaten ein bisschen in Ruhe zu lassen mit Reisefreiheit und allem. Man muss praktisch dem Alexanderplatz und den Leipziger Montagsmarschierern zugutehalten im Vergleich zu Maidan, dass dieser Kippmoment ohne Scharfschützen funktioniert hat. Also der Anfang mit Wir sind das Volk, also eine Revalidisierung, Vitalisierung von Demokratie, so nannte sich der Laden da drüben, Deutsche Demokratische Republik. Und dann kippte das irgendwann um ein Wort, angeblich, weil die junge Union der CSU so bedruckte Fähnchen verteilt hat. Die haben dann nämlich drauf gedruckt, wir sind ein Volk. und hat damit diese Demokratisierungsbewegung, die es ursprünglich war und von Dissidenten und Bürgerrechtlern und mutigen Leuten getragen war, umgekippt in im Jahr eine vaterländische, nationale Bewegung, die viel Rückhalt hatte. Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Also selbst da haben die Massen noch skandiert, dass sie Konsum wollten, Reisen kaufen, Konsumartikel kaufen wollten, haben aber nicht gesagt, dass sie unbedingt eine staatliche Einheit wollen. Das dauert, glaube ich, noch ganz lange, bis irgendwelche Linken auch an der Geschichtsschreibung mitwirken dürfen. Und davon ist jetzt mal dann schon blutiger Wiedergänger. Wie sind denn, also du hast es ja dann doch auch an vorderster Front alles erlebt, medial auch direkt mitbekommen. Weißt du noch, wo du warst, als die Mauer gefallen ist? Ich habe abends im Fernsehen diese, also was mich am meisten erinnert, ist, wie Genscher und irgendwelche Leute in irgendeinem Hotel rumlungerten und ich dachte, warum wird jetzt das auch schon live im Fernsehen übertragen, wenn der Genscher einen Absacker nimmt? Ich habe das in der Dramatik gar nicht verstanden. Ich war in Dortmund und studierte, glaube ich. Aber ich habe nicht, die Sekunde habe ich nicht. Hast du sie? Also ich erinnere mich an die Bilder vom Mauerfall, wie die da stehen und diese bunt angesprühte Mauer zerhacken. Mhm. Das ist so tatsächlich auch die erste Erinnerung an Live-Fernsehen oder an Zeitgeschichte-Fernsehen, die ich so habe. Klar. Da war ich sechs. Das werden nicht Live-Bilder gewesen sein von dem Abend des 9. November, aber irgendwie so am nächsten Tag oder sowas habe ich das schon gesehen. Habe natürlich nicht verstanden, worum es da ging. Hab dann aber in relativ kurzer Zeit irgendwie dann doch verstanden, dass es da irgendwie so zwei Staaten gibt, die zusammenkommen und sowas. Also zur Wiedervereinigung dann am 3. Oktober oder am Abend des 2. Oktober 1990 habe ich dann um 23.45 Uhr zu meinen Eltern gesagt, was machen wir jetzt in der Viertelstunde noch mit der DDR? Ich war ein etwas frühreifes, überentwickeltes Kind. Es gibt in diesem Lande viele Menschen, die im zarten Alter von 6 Jahren ihre Heimat verloren haben. Die sind nur 70 Jahre älter als du. Also da begründest du jetzt praktisch das Erika Steinbach-Wesen für die vor uns liegenden Jahrzehnte. Indem du auch sagst, nein, ich möchte nicht wieder haben, sondern ich von 1987. Oh, aber gerne. War das ein Unrechtsstaat? Kannst du Gregor Gysi da mal kurz aufhelfen? Das ist ja jetzt die ganz große Wortdefinitionsdebatte. Wahrscheinlich gibt es so Quartettspiele. Ja. Unrechtsstaat, nicht Unrechtsstaat. Wir erleben einen der seltenen Momente, wo Linguistik einzieht in Politik. Oder Linguini. Ja. Also von der Gründung her sagt Gysi nicht, weil die Alliierten Ost, sprich die Sowjets, hatten das gleiche Recht, da irgendeine Bude aufzumachen wie die Westalliierten. Schießbefehl. Mauerbau, Einschränkung der Reisefreiheit, keine freien Wahlen, keine freie Meinungsäußerung, ganz klar ein Staat des Unrechts. Wobei, und das ist das Tückische an diesem blöd gewählten Begriff, es gab für jeden Scheiß ein Gesetz. Das gab es in der Nazizeit auch. Also der war legalistisch, aber nicht legal und nicht legitim. Ja. Von daher, wenn man vom Rechtsstaat ausgeht, war die DDR ein Staat, der für alles eine Rechtsform gefunden hat, für seine schlimmsten Verbrechen. Ich weiß nicht, warum unbedingt in die Präambel des Koalitionsvertrages in Thüringen dieser Begriff rein muss. Ich glaube, wenn man sagen würde, die DDR war eine Diktatur, Punkt, würde sich keiner mucksen können. Also eher vielleicht so eine Versicherung, dass die Grünen es unbedingt noch krachen lassen wollen. Dass die Grünen nochmal irgendwo was... Nee, dass sie sagen wollen, ihr müsst jetzt noch dreimal den Popanz an der Stange grüßen, Linkspartei. Und wenn ihr das tut... dann denken wir uns einen anderen Grund aus, warum wir es nicht machen. Die wollen Rot-Rot-Grün nicht. Aber warum? Das ist... Weil sie mit den Schwarzen ins Bett wollen und weil die Grünen im Osten als einziges Alleinstellungsmerkmal haben, dass sie den Dissidentenwiderstand gegen die DDR in sich aufbewahren, was ja auch ein ehrenwertes Erbe ist, wenn man von Vera Lengsdorf absieht. Als Vera Lengsdorf in die CDU wechselte, fragten ja viele, wer brachte das Fass zum Überlaufen? Geld und Finanzen. Ich bin ja mit dem Wagen hergekommen hier nach Dortmund. Man könnte so ein bisschen den Eindruck erwecken, in den letzten 70 Jahren sei in Deutschland gar nicht so viel wieder aufgebaut worden. Zumindest die Autobahnen und sowas, das ist alles noch in Schutt und Asche. Ja, unbedingt. Also da ist, trotzdem wir Mineralölsteuer zahlen, trotzdem wir Kraftfahrzeugsteuer zahlen, trotzdem wir eine Infrastrukturabgabe, den Soli, zahlen, ist halt leider kein Geld da. Die 30% Wald der Fläche der Bundesrepublik jetzt morgen zu roden und zu asphaltieren. ich prangere das an. Es gibt immer noch Bereiche, wo ich nicht mit meinem Auto rumfahren kann. Und das ist ein nationaler Missstand. Und da sind wir praktisch auf dem Niveau von Burkina Faso. Mir wird es ja reichen, wenn man auf den Flächen, die für die Autonutzung angedacht sind, auch das Auto dann vernünftig nutzen kann. Also, weil entweder ist es so, dass das die Fahrbahn so scheiße ist, dass man halt einfach nicht vernünftig fahren kann. Das ist gerade in den Innenstädten. Also Bochum hat jetzt gerade nach, ich glaube, 50 Jahren eine Straße dann mal erneuert, die also auch bundesweit schon bekannt war für ihre Schlaglöcher und sowas. Da lagen noch Straßenbahnschienen und so, ich glaube, Erzbahnschienen oder sowas drin. Die führten direkt auf ein Haus zu, das da schon mindestens seit 50 Jahren steht. Mhm. Also offensichtlich so lange nichts überstürzt. Nichts gemacht. Hätte ja sein können, dass man den Bergbau nochmal aktiviert in Bochum. Ja, dann hätte man 20 Meter Erzbahntrasse gehabt. Es gibt im Wirtschaftsministerium bei Herrn Gabel eine Kommission, die von einem reingewechselten Lobbyisten geleitet wird, die überlegt, wie man großen Versicherungsunternehmen und Banken es ermöglicht, diese Infrastrukturaufgaben zu erfüllen. Das ist so absurd. Also eigentlich ging es darum, dass die CSU einen Wahlkampfkracher brauchte, um NPD-AfD-Stimmen abzujagen. Deswegen haben sie die Ausländermaut erfunden. Die klappt vorne und hinten nicht bis heute. Und sie heißt auch nicht mehr Ausländermaut. Also dieser fremdenfeindliche Akzent Ausländermaut hat sich nicht durchhalten lassen. Dann musste man sie irgendwie begründen und hat gesagt, ja, die Straßen sind so kaputt. Inzwischen ist es also so, dass wahrscheinlich der Allianz demnächst die A1 gehört. Nichts mit Ausländern, nichts mit Maut, aber Hauptsache, es entsteht ein großer Privatisierungsschub. Ich halte das für eine komplette Popanz-Debatte. Ich meine, ich pendel nach Köln seit 30 Jahren und diese Autobahn ist seit 30 Jahren scheiße. Ich kenne die nicht ohne Baustelle. Möchte ich auch nicht, dass da irgendwelche Boston-Con-Controller ausrechnen, dass man die auch einspurig machen und dafür die Gebühr verdreifachen kann. Ich kenne im Ausland jede Menge Mautautobahnen, die sind mindestens so katastrophal, selbst sogar wie die Bochumer Innenstadt. Das stimmt natürlich. Ja. Dennoch scheint es ja irgendwie ein Infrastrukturproblem in Deutschland zu geben. Hast du eins? Der Spiegel hatte neulich eine große Titelgeschichte. Und geht auch nach drüben. Der Spiegel soll sowieso nach drüben gehen. Letztes Jahr war es, glaube ich, in der New York Times oder so, ein Artikel, wo drin stand, also wenn Deutschland jetzt nicht ganz schnell saniert, dann ist es... Wissen die amerikanischen Versicherungskonzerne nicht, wo sie 7% Profit erzielen sollen? Ja, und dann ist es bald vorbei mit der Wirtschaftsleistung hier im Lande, weil zum Beispiel, also als Beispiel gab es irgendwie so einen Windturbinenbauer aus Niedersachsen, glaube ich, der seine Windturbinen nach Dänemark jetzt nicht mehr auf dem Landweg direkt dahin bringen kann, sondern die erst an den Nordseehafen bringen muss. Da werden die dann irgendwie verschifft, nach Dänemark rübergefahren. Das ist ja dort alles viel, viel länger. Wir haben eine total erfolgreiche Werft, die am Arsch der Welt sitzt, wo permanent die Ems verbreitert werden muss. Und sie verkaufen aber ein Schiff nach dem anderen. Ich glaube, also es gibt Gegenden in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern, wo du kein WLAN hast oder nicht mal einen funktionierenden Internetanschluss. Das würde ich verstehen, wenn man da sagt, also so organisiert man Landflucht, weil die Leute einfach in den Dörfern die heute nötige Kommunikation nicht zur Verfügung haben. Ich halte den Rest echt für einen PR-Gag von Unternehmen, die sagen, du kriegst ja, wenn du dein Geld, zum Beispiel ein Versicherungskonzern oder eine Bank, auf ihrem Konto tust, kriegst du keine Zinsen. Und die schreiben jetzt schon in den Lobbygruppen, naja, so 7% erwarten wir uns aber, wenn wir zum Straßenbau engagieren. Ja, einmal, ich erwarte auch 7%, wenn ich mein Geld zur Deutschen Bank gebe. Kriege ich aber nicht. Und ich kann keine Autobahn vom Staat geschenkt bekommen, um künftig Mauteinnahme zu haben. Nee, ich halte das für Hysterie. Aber du stehst auch jeden Morgen an der Leverkusener Brücke. Ja, ich hätte da, also in der DDR hätten sie ja einfach weiter betrieben. Das stimmt in vielen anderen europäischen und nordamerikanischen Ländern wahrscheinlich auch. Ja, fertig, Ende Gelände. Panorama. Es ist ja haarscharf dran vorbeigeschrammt, dass Großbritannien nur noch so Mittelgroßbritannien bis Kleinbritannien ist. Die Schotten haben sich, man könnte sagen, im letzten Moment dagegen entschieden. Aber es war eigentlich lange Zeit abzusehen, dass Schottland sich gegen eine Unabhängigkeit aussprechen würde. Es wurde dann nochmal spannend, als Umfragen kurz vor dieser Abstimmung dann sagten, oh, könnte auch knapp werden. Ist das ein Modell für die Zukunft, so Unabhängigkeiten? Ich frage so für die Bayern zum Beispiel. Teilung Belgiens. Ja. In Jugoslawien ist es durchexerziert, dass man das im Prinzip in seine Bundesländer zerlegt hat. Mit der Begründung, Jugoslawien hat es im Grunde so nie gegeben, historisch. In der Ukraine versuchen sie es gerade. Ich glaube, dass Europa immer wichtiger wird und nationale Regierungen Bedeutungsverlust erleiden. Und dann finde ich das plausibel, dass ich mich in politischen Fragen an die Regierung vor meiner Nase setze. Das wäre hier Düsseldorf. Und ansonsten macht Europa eh, was der Lobbyist will oder so, je nachdem, welchem Aberglauben man da anhängt. Tatsächlich, das ist eine alte CSU-These, dass mit der Europäisierung tatsächlich die Landesregierungen wichtiger werden. Kann man als Schotte mal so sehen. Ich finde das ja im Ruhrgebiet immer noch verstörend, dass dieses Ruhrgebiet ja in 3 Regierungsbezirke zergliedert ist, nämlich Düsseldorf, Arnsberg und Münster. Arnsberg ist eine kleine Stadt im Sauerland, die... War halt einfach nicht zerbombt, ne? Nach dem Krieg. Ja. Man hat die Plätze genommen, die standen. Und das heißt aber, dass das Ruhrgebiet im Prinzip nichts so direkt im Verbund entscheiden kann. Es ist wohl auch politisch so gewollt aus Düsseldorf, weil wenn man sagen würde, das Ruhrgebiet ist jetzt eine Verwaltungseinheit, dann wäre das Ruhrgebiet plötzlich der absolute Schwerpunkt in diesem Bundesland, das sich ja immer noch mit so einem merkwürdigen Rheindrall brüstet. Ich erlebe das ein bisschen mit, wenn wir für den SWR Südwestrundfunk arbeiten dürfen, der Strukturen in Mainz, in Baden-Baden, in Stuttgart und eine Adoptivniere in Saarbrücken noch hat. Zumindest da sowas wie eine staatliche Einheit herzustellen zwischen diesen 2,5 Bundesländern, dann sage ich schon, der vielbespottete Bindestrich, das Bindestrichland NRW, ist tatsächlich sehr zusammengewachsen. Also selbst der Bielefelder feiert Karneval. Was für eine Selbstdemütigung. Also ich glaube schon, dass die Leute das inzwischen hier als ein Bundesland erleben, einfach auch, weil wir immer von allen anderen gedisst werden. Also die armen Länder sagen, oh, die fetten Nordrhein-Westfalen müssten mehr Geld geben, und die Bayern sagen, ha, sozialistischer Schlendrian, Nordrhein-Westfalen, da sieht man es mal wieder, Abitur auf dem Bierdeckel. Das schweißt zusammen. Ich finde, es ist ein Bundesland geworden. Also staune da selbst drüber, hat da nur 60 Jahre gedauert. Aber es ist schon ein Bundesland, das deutlichen Schwerpunkt auf Düsseldorf und Köln hat, was möglicherweise mit dem hier federführenden öffentlich-rechtlichen Rundfunk zusammenhängt. Adenauer hat gesagt, wenn es an der Ruhr brennt, ist am Rhein nicht genug Wasser zum Löschen. Wird gerne auch mal Barzel zugeschrieben, aber Barzel hat es wohl von Adenauer zitiert. Das fand ich einen enormen Charme dieses Bundeslandes, als es auch noch die Bundeshauptstadt enthielt, so. Weil Adenauer damit ja doch suggeriert, wenn wir hier richtigen Mist uns zusammen regieren, dann sind die ja selbst mit der Bundesbahn in einer halben Stunde die Kumpels aus dem Ruhrgebiet hier und hauen uns den Laden klein. Das fehlt Berlin. Jetzt haben wir uns hier irgendwie in dieser Folge so total ins Konservative reinmanövriert. Ne? Wir wollen Deutschland in den Grenzen von 87 zurück. Radio macht ehrlich. Wir wollen Bonn wieder haben. Es ist, auch die FDP. Kann man eigentlich konservativ sein, ohne komplett bösartig und geisteskrank zu sein? Also ist es möglich, irgendwie bestimmte Werte haben zu wollen und verteidigen zu wollen, ohne gleichzeitig in krasse Opposition von Fortschritt zu gehen? Also kann man sagen... Lukas, bist du sicher, dass ich deinen Fragen gewachsen bin? Einfach mal so gefragt. Kann man sagen, ich möchte gerne das konservative Familienbild haben, aber Homo-Ehe finde ich jetzt auch nicht schlimm? Ja. Ich glaube, das ist das Politikmodell der Zukunft, dass du gar nicht mehr für Parteien entscheidest, sondern dass du eine Agenda ankreuzt. Also der Erfolg des Wahl-O-Maten bei gleichzeitigem Zusammenbruch der Wahlbeteiligung sagt das sehr eindeutig. Man will nicht mehr einer Partei für 4, 5 Jahre eine Wildcard geben und dann macht sie damit doch, was sie will. Also selbst als CDU-Wähler würde ich sagen, hä? Ich habe CDU gewählt, wieso werden jetzt die Atomkraftwerke abgeschaltet? Und vice versa, ich habe SPD gewählt, wieso werden wir immer kriegerischer? Sondern beim Wahl-O-Maten, da kreuzt man eine Agenda von 30 Punkten an und sagt, Politiker, was immer der Lobbyist dir ins Ohr quatscht, ich habe festgelegt, welche Sachentscheidungen du triffst. Ich finde das, also wenn wir in letzter Zeit ja viel über Postdemokratie reden, da deutet sich ein interessantes Modell an. Und wir werden nicht die Todesstrafe bekommen auf diesem Weg, ich glaube es einfach nicht. Wir haben schon über die FDP gesprochen, die bei diesen Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen das Maximalergebnis, also das Beste, was sie in einem Wahlkreis geholt hat, war 3,9%. Wir haben in diesem Podcast deutlich mehr als 3,9% der Zeit auf die FDP verwendet. Ich sehe das kritisch. Ist diese Partei... Wir müssen jetzt noch 10 Minuten über AfD reden. Ja. Lucky Lacke, dein Kollege, hat gesagt, es gäbe halt eine auffällig hohe Zahl von Einzelfällen Rechtsextremer. Immer diese Einzelfälle in der AfD. Wird sich die AfD genauso schnell entzaubern wie, sagen wir mal, die Piraten? Oder wird das jetzt so ein Ding wie die Grünen und die haben wir jetzt an der Backe? Fand ich lustig bei dem allfälligen und teilweise nicht ganz niveauhaltigen Genörgel über Oettinger als neuer Pizzakarton-Nerd der EU, weil der natürlich, der kann politisches Handwerk und sonst nichts. Die Piraten können alles andere, aber kein politisches Handwerk. Und also macht jetzt Oettinger die Internetpolitik und nicht die Piraten. Bei all diesem ewigen Politiker-Bashing könnte einen das ein bisschen zögerlich machen, zu sagen, naja, es ist halt einfach auch ein Handwerk, das du können musst. Piraten können es nicht. Bei den Piraten sind jetzt die letzten, oder sagen wir, die namhaften Leute quasi alle ausgestiegen. Ja. Selbst Christoph Lauer und Anke Domscheit-Berg. Andererseits habe ich eine schöne Geschichte über die Piraten gelesen, wo ich so dachte, das ist vielleicht doch ganz gut, dass es so eine kleine Partei gibt, die auch mal mit Anfragen in so Landtagen nerven kann. Die haben nämlich in Schleswig-Holstein aufgedeckt, dass für Radtouren von größeren Gruppen als 5 Personen oder sowas Genehmigungen erforderlich wären, wenn sie auf bestimmten öffentlichen Straßen stattfinden. Wenn man in Kolonne fährt. Ja. Also man kann das total bescheuert finden und es gibt wohl auch Bundesländer, in denen gesagt wird, ja, aber das verfolgen wir natürlich nicht. Ja. In Schleswig-Holstein wollte man sich zu diesem Urteil nicht so ganz durchringen und sagte, so, ja, vielleicht drücken wir Augen zu, aber vielleicht auch nicht. Und das fand ich ganz interessant. Also für sowas sind die Piraten dann doch ganz gut, auch abseits der großen Themen einfach mal aufzudecken, was es eigentlich für bürokratischen Schwachsinn auch gibt. Da werden, wenn schon niemand mehr von Piraten redet, werden die Leute noch sagen, Fahrradkolonne. Ja, ich finde das schade. Also ich fand die Grundidee von den Piraten eigentlich ganz cool. Also zum einen die Themensetzung, die war natürlich am Anfang sehr weit weg vom Rest der Bevölkerung mit diesem ganzen Internetzeugs. Das war so eine Echokammer, die sich, glaube ich, super selbst bespielt hat und das war es dann. Aber trotzdem haben die es ja geschafft in Landtage und in Berlin, In Berlin heißt es Senat. Ich möchte darauf hinweisen, dass Luckys berechtigte Menschenrechtskritik an den Zuständen der Straßen im Ruhrgebiet dazu geführt hat, dass während der Aufzeichnung dieses Podcasts jetzt vor unserem Haus ein Höllenlärm los ist, weil die Stadt Dortmund alles, was sie an beweglichem Equipment und an völlig sinnfreien Laubpüsterichen mit Verbrennungsmotoren, die das Laub, morgen liegt es wieder da, aber dafür ist wenigstens die Erdatmosphäre versaut. So, das hast du davon. Zu guter Letzt. Du bist jetzt bei Facebook. Ja, der Lukas hat mich gezwungen. Also es gab bei Facebook Leute, die meinen Leichnam beweint haben. Das fand ich sehr liebenswürdig von denen. Also es gab irgendwie eine Friedrich-Küppersbusch-Seite. Und wir publizieren ja wöchentlich ein total interessantes und reizvolles Nachrichtenmagazin. Und um auch mein persönliches Gewicht zugunsten unserer aktuellen Produkte einzusetzen, habe ich gedacht, ich muss da jetzt auch sein. Und jetzt bin ich da so und zeige zum Beispiel, wenn in Menglingerhausen Kartoffelernte ist und ich eine besondere schöne Kartoffel finde, sodass die Leute das auch erfahren können. Wie fühlst du dich dabei? Ist das sehr merkwürdig? Beim Kartoffelernten immer gut. Weil ich denke, es ist doch schade, wenn es untergepflügt wird. Ach, das ist dann die Ausschussware, die von der EU... Ich habe das recherchiert. Also man nennt das Kartoffeln stoppeln. Meine Eltern sagten statt Herbstferien noch Kartoffelferien, weil die schulklassenmäßig für den Führer auf den Acker. Und also ich habe mit meinen Kindern mal so 20x20 Meter abgesucht und da hatten wir die Kartoffeln für den Winter hatten wir drin. Und ich weiß nicht, was diese Erntemaschinen tun, wieso da so viel Kartoffeln im Acker bleiben. Der Bauer sieht's auch nicht gerne, weil wenn er sie unterfliegt, die Kartoffel, die Erntemaschine nicht erwischt hat, dann versucht die natürlich wieder zu keimen und nimmt der nächsten Saat Nährstoffe weg. Aber man muss den Bauern fragen, ob man stoppeln darf. Sonst ist es trotz allem ein Diebstahl geringfügiger Sachen. Das ist so wie ein kleiner Ladendiebstahl. Aber der Bauer hat mir gesagt, ich hatte Glück, ich habe dann gesehen, der ist da auf der Erntemaschine. Dann habe ich den gefragt und dann macht er den Daumen nach oben, weil er einen riesen Radau machte. Und dann haben wir da eingesammelt und ja, in einer gewissen Logik werde ich von dem Bauer keine Kartoffel kaufen, weil ich habe sie alle schon umwurmt im Keller. Und das finde ich so gut an Facebook, um deine Frage zu beantworten. Ja. Und du bist ja auch bei Facebook. Ja. Und findest es scheiße auch. Es hat sehr viel geändert in der Kommunikation. Also ich habe heute wieder festgestellt, als ich nochmal besagten, ich glaube, New York Times Artikel über Infrastruktur in Deutschland raussuchen wollte. Ich weiß, dass mein Freund Michalis Pantelouris den bei Facebook gepostet hatte, damals geteilt. Mhm. Und ich wollte jetzt irgendwie nochmal bei Facebook sehen, diesen Artikel. Wie finde ich den? Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Und das nervt mich extrem bei diesen ganzen Social-Media-Sachen, gerade auf dem Handy. Du klickst dann auf irgendwelche Texte, liest die in dieser App selbst drin, weil die kleine eingebaute Browser haben. Und am Ende weißt du überhaupt nicht mehr, wo du es gelesen hast, also was die eigentliche Quelle war und wie du es wiederfinden kannst. Anders als früher, wenn man irgendwie so einen Stapel Zeitungen da hatte, da wusste ich dann immer noch, wo jetzt was drin war. Oder wie Stefan Niggemeier neulich sagte, die Pro Bono und Tagesschau und das Pro Bono Projekt haben mit schlafwandlerischer Sicherheit in Lucky Lukas Heinzer einen Online- und Social-Media-Experten gefunden, der das alles hasst. Ja, schön. Das ist mein Erfolgsgeheimnis. Ich möchte mich neben Lukas auch bei Peter Urban bedanken. Ja. Der Erfinder des Urban-Krankenhauses, des heiligen Urban. Hat er nicht auch irgendwann Geburtstag und kriegt Zimtsterne? Und darauf hinweisen, dass es Facebook.com Lucky und Fred gibt, Facebook.com Pro Bono TV, Facebook.com Friedrich.Küppersbusch. Küppersbusch mit UE. Aber natürlich. Twitter haben wir auch. Twitter habe ich, Einheinser und deine Firma Pro Bono TV. Und natürlich bei YouTube im Pro Bono TV Kanal. Da kann man uns beide und andere Leute wahrnehmen, während wir gerade keinen Podcast machen. Was selten der Fall ist. Genau. Lukas. Wir produzieren jetzt gleich noch die Folge 8 bis 46. Genau. Auf Vorrat. Und ich mache diesmal einen besonders schönen Videotrailer für diesen Podcast, den ihr da nicht braucht, den Videotrailer, nicht den Podcast, weil ihr ja den Podcast schon gehört habt, wenn ihr an dieser Stelle seid. Ja. An dieser Stelle vielen Dank. Ich danke auch. Jetzt kommen wieder deine Straßenbaumeister. Das. Lucky und Fried. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.